Dass ihr euch wieder mal gedacht habt, wieder den Verdacht gehabt, wieder mal Schachmatt, wir zwei im Beef, was sagt denn das? Dass wir uns einig sind und seiner Meinung sind, ist klar wie Glas. Du verstehst meine Lines nicht wie ich Pythagoras. Ich rede nicht von Reimen, denn das geht automatisch, dass ich automatisch mich an ein Automat setz. Ein paar Scheine gewinne, ist mir auch egal jetzt. Dass du's kriegst, das ist gelogen, wie mein Auto spart Sprit. Wir sind Game, hier ist der Fame, sie sind nur fake, wir sind der Game, wir sind schon sehen. Bitte benehmen, bitte wieder King, sehr wichtig im Ring. Ein Rapper im Lampen ist einfach mal der Schwamm, was ihr da macht, finde ich krank. Ihr habt keinen Respekt, habt ihr sich gecheckt, das ist Rap und nicht in dein scheiß Rack. Verdammt, das ist wie Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Zuerst dissen wir uns und sind für euch unausstehlich. Fans rufen wieder an, bis jetzt nie abgehoben. Bist du abgehoben? Wir stehen jetzt über euch, denn wir sind abgehoben.